Einheit 10. D. Übung 1a. Feuerwehr- und Rettungsdienst Hamburg, Notrufzentrale, guten Tag. Hier ist ein Unfall passiert. Kommen Sie bitte schnell. Was ist die genaue Adresse vom Unfallort? Opitzstraße 34, Halle 4, bei der Firma Schäfer. Wie lauten Ihr Name und Ihre Rückrufnummer? Andreas Müller und die Telefonnummer ist die 0173 941 3629. Beschreiben Sie mir bitte genau, was passiert ist. Meine Kollegin hat sich an einer Maschine verletzt. Sie blutet am Arm und hat starke Schmerzen. Die Kollegen kümmern sich um sie, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir schicken Ihnen einen Rettungswagen. Warten Sie bitte am Firmeneingang, damit Sie den Rettungskräften den Weg zeigen können. Wir sind in 10 Minuten bei Ihnen.